Liebe Bettina, danke für deine 3 Einsendungen für Émission de l'Art Visionnaire. Heute spiele ich 2 davon, nämlich Samuel und Was der Hund nicht frisst. Der Brief an die Mutter geht an die Mutter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im Aprilsturm, Bettina Hutschek ist eine der Künstlerinnen, die gerade in der Ausstellung Give Us the Future im MBK ausstellen. Ihr Video erklärt eine Weltverschwörungstheorie zur normalsten Sache der Welt und diese ziemlich normalen Geschichten, die ihr heute hört, verdrehen die Welt ins fast Gruselige. Mehr sage ich jetzt gar nicht über dich, es gibt keine Wikipedia-Seite. Es gibt eine Webseite, bettina-hutschek.com, da kann man klicken, Video, Performance, Blog, Plots, Stories und Text und Info. Die analoge Variante wäre, deine Biografie einfach an der Wand im MBK abzulesen oder sich den Katalog zu besorgen. Außerdem gibt es auch noch ein bisschen Musik von Badly Drawn Boy, Ruth, Kimia Dawson, Lexi und Carl Powell, Herb Sounds aus Bratislava und einen schönen Nachmittag wünsche ich. Morgen früh sind wir schön oder tot? Morgen früh sind wir schön oder tot? Tiddlywink playing on her hot summer days. I'm blabbering disco words from my dinky dick days. I'm wasting my time on doing stones with my knees. And your kiss is gonna hop me in a wide open screen. I'm gonna breathe you to hold me. You're gonna hold me to breathe you, yeah. You are my life. You gotta hold on. You're laughing out loud. Your future plans, well, it's a free friendship. Bound a fuzzy little fly. My ballyhoo dragon cat. Ballyhoo dragon cat. Your tears are laughing out loud. Your future plans, and I know that I perfectly will. Ballyhoo. Changes just like the way it seems. I'm gonna breathe you. I'm gonna breathe you to hold me. You're gonna hold me to breathe you, yeah. You are my life. You gotta hold on. Bet you wish you knew what time it is, and it's clear that you don't understand a love that requires fewer words. It's been a while since we spoke, but there's still hope. If we materialize the myth, never trivialize the kiss. Oh, it feels like there's no fire left in your eyes. This is how love dies. This is how love dies. Thick shakes, little snakes, smashing scissors, earthquakes, fine dime, cherry lime, wait my turn at the back of the line, barbed wire, floor is fire, muddy trail, air in my tires, tunnels faster, much faster than a pill, no time to kill, take a chill, take a pill, Everest on the windowsill. I lived alone, so I took him home. He doesn't love me, but he keeps me company, everything's alright. Grape soda, locked door, lost shoe, satin star, pink ribbon, cellophane, box match, football game, kitchen floor, Reggie bar, monster mash, corny hash, aha, saxophone, 5-3, dial tone, lips part, too smart, flat foot, no watch. I lived alone, so I took him home. He doesn't love me, but he keeps me company, everything's alright. Why do I always pretend I can spoon a guy and still be his friend? I always wind up crushed out in the end, and it makes me crazy. Whoa, whoa, crazy. Whoa, whoa, crazy. Whoa, whoa, whoa. Dolly Parton was really smart when she said, it's not my head that's broken, it's my heart. Daddy, come and get me. Come and get your baby. Your big cry baby is going crazy. Why do I always pretend I can spoon a guy and still be his friend? I always wind up crushed out in the end. Jason Bateman, Jody Sweet, and Alex P. Keaton, Marla Gibbs, 227, Barry Watson, 7th Heaven, Ricky Schroeder, Ricky Stratton, Soli Moon, Fred Ickman, Patton, Mindy Cohn, Corey Haim, Teeny Others, Willie Haynes, Butcher, Joey, Jeremiah, Doug, Grassy, Junior High. I lived alone, so I took him home. He doesn't love me, but he keeps me company, everything's alright. Can I listen to it? Was der Hund nicht frisst. Mirko sagt, ich weiß nicht, sie kam einfach nicht mehr hoch, wenn man ihn nach dem See fragt, die Arme verschränkt vor der Brust. Seit 2 Jahren schlafen sie nicht mehr miteinander, weil Miriam eine Pilzinfektion an der Vagina hat und sie haben sich an ihren Zustand des Zärtlichseins gewöhnt und an den Geruch nach Urin, wenn Miriam vor dem Ins-Bett-Gehen ihre Eigenurinbehandlung durchführt. Miriam sagt, stell dir vor, es war Liebe auf den ersten Blick. Sie habe ihn gesehen und gewusst, dass sie mit ihm glücklich sein könnte. Schade ist, was der Hund nicht frisst, sagt die Oma von Miriam auf Tschechisch. Skodaje zu beschnischere. Das klingt rätselhaft und verworren und wunderschön. Miriam sagt sich das vor, wenn sie abspült, beide Hände ins Spülwasser getaucht, der Schaum so weiß wie das Fell des Hundes. Sie kam einfach nicht mehr hoch, sagt Mirko. Mirko ist Koch. In der Küche versucht er, mit 3 grünen Zitronen jonglieren zu lernen. Sie haben sich auf einer Feier einer Freundin kennengelernt und waren einander bereits als Leute vorgestellt worden, die bestimmt einander gefallen würden. Eine Ankündigung, die Miriam normalerweise abschreckt. Dennoch war sie neugierig gewesen und sie wollte wissen, wer ihr gefallen würde. Tatsächlich haben sie den ganzen Abend geredet. Sie erzählt von ihrer Sekretärinnenstelle, ihrer Familie, ihren Fahrradausflügen. Er hört zu. Er erzählt von seiner Küche, von seinem Chef, vom Zutateneinkauf auf dem Großmarkt um 5 Uhr morgens und sie beobachtet dabei seine wippenden Haarspitzen. Als ihre Serviette herunterfällt und er sich danach bückt, sieht sie zwischen Hemd und Korthose seine verwaschene rote Unterhose. Sie mag es, dass er keine Calvin Klein trägt. Sie mag seinen Bartansatz. Sie mag es, dass er ihre Serviette aufhebt und dabei weiterredet und so tut, als wäre es die normalste Sache der Welt. Sie mag seine Stimme und innerhalb einer Woche sind sie ein Paar. Miriam und Mirko sehen sich nur wenig. Wenn sie im Büro ist, schläft er noch. Und wenn er in die Küche geht, kehrt sie erst zurück. Manchmal holt sie ihn nachts um 1 von der Arbeit ab und sie gehen noch etwas trinken. Er riecht nach Zwiebeln, Rotwein und Olivenöl, nach seinem Schweiß. Sie lehnt sich an seine Schulter und schließt die Augen. Der Geruch funkelt in ihren Nasenlöchern. Eigentlich will sie nie, dass er sich duscht, und er tut es natürlich trotzdem. Nach 3 Jahren ist ihre Beziehung noch immer eine Beziehung, wie beide sagen. Wenn die Mutter von Mirko ihr bereits regelmäßig Geschenke macht, verspürt Miriam dennoch Peinlichkeit. Miriam im Büro. Miriam an der Schreibmaschine. Miriam am Telefon, die Füße in Sandalen unter dem Tisch. Miriam am Nachmittag, die Sandalen von den Füßen losgelöst, die nackten Zehen kraulen ihren weißen Hund. Miriam spricht nie vom Hund. Mirko mag keine Hunde, schon gar keine Weißen. Er geht gerne Skifahren und hört leidenschaftlich Radio. Im Alltag verwendet er dann gerne Redewendungen, die er bei der Presseschau aufschnappt. Miriam beim Skifahren. Ihre Ski sind viel zu kurz. Sie geht in die Kurve und fängt an, sich wild zu drehen. Miriam kreiselt. Sie hat die Kontrolle über die Ski verloren. Miriam versucht, sich am Rande der Piste festzuhalten. Ein Baum steht auch da. Miriam hat einen Kirschmund. Miriam das Monchichi mit einem runden Kirschmund. Beim Rauchen hält sie die Zigarette eng beim Gesicht. Ihre Hände sind sehr klein, die Fingernägel kurz geschnitten. Ihre Mutter sagt jedes Mal, wenn sie Miriam zu Gesicht bekommt, »Kind, was bist du dünn geworden?« Miriam erwidert mit einem Achselzucken. Ihre linke Schulter geht leicht hoch, der Kopf beugt sich zur Schulter. Miriam an der Schreibmaschine. Ihr Blick auf dem Papier, die Finger schlafwandeln über die Tasten, die Zehen streicheln das Fell des Hundes. Mit jedem Tastenschlag geht sein Herz. Miriam nickt. Eine Fahrradtour, um unser 3-Jähriges zu feiern. Ja, das ist eine gute Idee. Miriam lächelt. Mirko besteht darauf, kein Picknick einzupacken. Er will an seinen freien Tagen einmal richtig schlechtes Fastfood essen dürfen. Die Straßen sind bevölkert von Menschen, die viel zu dünn gekleidet sind. Miriam hat fast aus Trotz ihren Schal an. Sie fahren vorbei an Gärten mit immer gleichen Ostersträuchern und Plastikeiern und Miriam fragt, sind die Menschen, die sich Plastikeier in den Garten hängen, die gleichen, die in der Adventszeit falsche Weihnachtsmänner an ihren Fassaden hochklettern lassen? Der weiße Hund hechelt hinter ihnen her. Miriams rechtes Hosenbein ist hochgekrempelt. Die laue Frühlingsluft streicht um ihren Knöchel. Mirko radelt voraus und dreht sich ab und zu um. An Weggabelungen ist er unsicher, will wissen, wo meinst du denn, Miriam? Sie zuckt mit der linken Schulter und beugt leicht den Kopf. Egal, was sie sagt, sie fahren schließlich doch in die Richtung, die er vorgibt. Mirko stellt sein Fahrrad an einen Zaun und auf einmal muss sie auch pinkeln. Miriam sieht hoch zum Windrad, die Pferde auf der Koppel schnauben, ein wenig kommt sie sich vor wie im Wilden Westen. Eine Frau kommt um die Ecke, sie fährt in Miriams Beine und bringt sie zu Fall. Miriam hat eine weiße Hose, die macht einen hellen Streifen auf dem dunklen Lack des Wagens. Miriam ist eine Etage tiefer. Ihre Handflächen spüren den Schotter. Ratsch macht der Reißverschluss, der sich öffnet. Als Miriam aufblickt, ist das Auto weg. Auf dem Weg vor ihr nur Spuren von Pferdehufen. Mirko kommt hinter dem Busch hervor. Du bist hingefallen? Er hilft ihr hoch und klopft ihr den Staub von der Hose, verweilt dabei mit den Handflächen nur so viel länger auf Miriams Hintern, dass es ihr unangenehm wird. Die Bäume entlang der Landstraße blühen schon leicht. Der Altenberger Dom erscheint, überall sind wieder shorttragende Großväter. Warum wollen die gleich noch eine Schildkappe dazu? Das verstehe ich nicht, sagt Miriam. Mirko dreht sich um und gleich wieder weg. Der Hund wedelt mit dem Schwanz. Wir sind da. Innen wird das Kirchenschiff restauriert. Eine weiße Folie hüllt das Gotteshaus aus. Miriam sagt, ich komme mir vor wie eine Plastikhenne in einem riesigen Plastik-Osternest. Mirko schüttelt den Kopf, um nichts Schlimmeres zu sagen. Und der Hund muss vor der Kirche warten. Schade, meint Miriam. Unter Birken rasten sie. Mirko lehnt sich an den Stamm und blickt ins Laub. Miriam sortiert ihre Füße auf der Decke. Sie sortiert ihre Hände, ihren Kopf, die Pfoten des Hundes. Sie wird albern und macht Witze und lacht. Mirko kann darüber nicht lachen. Er schüttelt den Kopf und Miriam zuckt mit der linken Schulter. Die Sonne steht hoch, aber im Wald sieht man nichts. Der Sand unter den Reifen macht das Radfahren unmöglich. Miriam steigt ab und schiebt, sie fühlt sich wohl hier. Der Hund entziffert die Nachrichten der Spechte. Mirko wird unruhig. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind und wo wir hinfahren. Miriam schiebt still ihr Rad, der Sand in den Sandalen. Mirko sagt, ich bin doch auf einer Fahrradtour, also fahre ich auch Fahrrad. Er steigt auf und fährt weg, sichtlich angestrengt, bis Miriam ihn nicht mehr sieht. Miriam wieder beim Skifahren, am Rand der Piste, es ist ganz still. Von weit her hört sie eine Kindergruppe nahen. Sie ziehen an ihr vorbei, neben ihrem Ohr wird der Klang dunkler und zieht davon. Ein Kind kommt von der Piste ab und fällt in die Böschung. Der Schnee glitzert. Sie schwitzt. An einem See kommen sie wieder raus. Der Dom ist weit weg. Mirko kaut schon eine Currywurst. Am hinteren Ufer des Sees spielt ein Junge mit seinem Hund. Miriam steigt in das kalte Wasser und taucht unter. Sache mit Samuel. Da ist die Sache mit Samuel, meint Verena, sieht auf den Boden und seufzt. Sie seufzt unwillkürlich leise und als sie sich selbst hört, seufzt sie gleich nochmals hinterher. Die Sache mit Samuel, meine ich. Was ist damit? Verenas braune Augen blicken mich an, fragend, suchend. Der Blick geht über den Spiegel in der Bar hinter uns. Sicherheitsgedanken, sodass ihr niemand ein Messer in den Rücken rammen könnte. Dann holt sie die Luft vor sich durch die Nase in den Körper und bringt sie in Worten wieder heraus. Ich wusste von Anfang an, dass ein Kuss mich impfen würde, wie der Biss einer giftigen Schlange. Ich will nicht von Krankheit reden, das ist zu plakativ. Aber der Biss hat mir etwas ins Fleisch gesetzt, das ich nicht mehr loswerde. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Es ist eine Art und Weise, auf die Dinge zu sehen, durch sie hindurchzusehen, sie so lange anzuschweigen, bis sie Dinge von sich aus sagen, was sie wirklich sind. Es ist, als ob am Aschermittwoch in Venedig alle Harlekine auf einmal die Masken abwerfen und man die roten, versoffenen Gesichter hinter den weißen Porzellan hervorkommen sieht. Ihre großporige Haut spiegelt sich in den Kanälen, überall Konfetti. Der Nebel dort ist eine Erfindung der Schriftsteller. Der Nebel in Venedig kommt am Aschermittwoch von den dampfenden, großen Gesichtern. Er hat mich sogar gewarnt. Er habe im Sinn nur das, was er nicht im Kopf habe, und im Bauch wieder anderes. Ich wusste nicht, was er im Bauch hat. So anders kann es nicht sein, dachte ich. Aber da wusste ich noch nicht, dass sein Bauch nicht so funktioniert wie meiner. Manchmal glaube ich, er hat mehrere Mägen nebeneinander, nicht wie eine Kuh, bei der die Nahrung in die Mägen hintereinander gelangt, sondern anders. Nahrung gelangt in alle Mägen gleichzeitig. Sie wird dadurch viel feiner verdaut und verwertet. Die Nährstoffe gelangen sofort ins Blut und von da aus in seine Fingerspitzen. Seine Fingerspitzen, murmelt Verena. Das ist auch so eine Sache. Er langt die Dinge nicht mit dem Handballen an, sondern mit den Fingerspitzen. Er ist vorsichtig wie ein Fuchs, aber wie ein Fuchs mit mehreren Mägen. Das Blut rauscht hinter seinen Augäpfeln. Wenn er die Tür zu seiner Wohnung öffnet, genau in dem Moment, in dem ich auf die Klingel drücken will, sehe ich durch seine Augen bis auf die Kopfhaut und höre das Blut rauschen. Es ist nicht gruselig, das will ich damit nicht sagen. Es ist, als ob ich ihn wie durch den Spion in der Wohnungstür zwischen uns einfach in den Kopf sehen könnte. Irgendwie ein gutes Gefühl. Ich sehe ihm gerne in den Kopf. In den Magen jedoch sehe ich ihm nie. Ich glaube, er hat da ganz früh schon eine Art Sperrgitter eingesetzt, wie die Sperrgitter, die in die Berliner Kanalisation eingesetzt wurden, um zu verhindern, dass jemand von Ost nach West-Berlin laufen könnte durch die kloakigen, dunklen, moosigen Abwasserkanäle. Die Fingerspitzen leiten ihn durch die Kanäle und durch die Sperrgitter. Ich weiß nicht, wie er das macht. Die Finger greifen durch die Gitter hindurch und gelangen auf die andere Seite, immer. Was für eine Sache, sage ich. Verena rührt in ihrem Teeglas, der Kandis klickert, der Löffelgriff verkrampft sich in ihrer kleinen Hand. Ich träume dann, dass mich eine riesige Flutwelle wegträgt. Ich laufe auf das Feld hinter unserem Haus, auf einmal kommt eine Flutwelle und schwemmt mich einfach weg, sagt Verena. Ich schnappe nach Luft und ertrinke jedes Mal, jedes Mal. Sie rührt weiter, der Kandis klickert, bis er sich aufgelöst hat und der Tee sogar zuckersüß aussieht. Die Sache ist, die Flutwelle hat damit nichts zu tun. Oder doch, die Sache schwemmt mich fort. Und neben mir schwimmen die ganzen Masken, die kleinen Schaufeln der Kinder, die eben noch Sandburgen gebaut haben, die Sonnenschirme. Ich sehe mich unter Wasser, über mir nur blau und grün und weiß und alles kristallklar. Aber ich höre die Fische. Wenn Samuel in der Badewanne sitzt, spielt er auch mit Fischen. Die kommen aus dem Hahn und vermehren sich in seinem Thymianwasser. Sie riechen gut und kalt und lassen sich nicht fangen. Unsere Zeit fließt. Stell dir vor, nach der ersten Woche dachte ich, wir hätten noch so viel Zeit. Nach einem Monat dachte ich, bin auf einmal alt und runzlig. Und nach einem Jahr denke ich nun, die Sache ist komisch. Seine Fingerspitzen, seine Mägen, seine Kopfhaut von innen. Ich glaube, er weiß gar nicht, wie seine Kopfhaut von innen aussieht. Ich bin mir sicher, er sieht sich nie auf die Kopfhaut. Wie sollte er auch? Wenn er den Spiegel sieht, blickt er eher durch die Wand. Er schweigt den Spiegel an, wie alle anderen Objekte auch. Er sieht und schweigt und spricht mit den Augen. Endlich lässt sie den Löffel los und trinkt einen kleinen Schluck. Sie nippt nur, der Tee berührt kaum ihre Zunge. Ich sehe es gerne, dass sie wie ein Hund die Zunge in das Glas streckt und daran schlabbert, aber sie setzt das Glas wieder ab. Er trank Tee immer aus einer bestimmten Tasse, sagt sie. Ihre linke Hand geht unwillkürlich an das Teeglas, um sich zu wärmen, zu erinnern, zu halten. Er trank Tee nur aus einer Tasse, das war seine Tasse, die hat er seit seiner Schulzeit besessen. Irgendeine Lehrerin mit langen blonden Haaren, die zu einem Zopf geflochten waren, hat ihm diese Tasse einmal geschenkt. Er bewahrte sie auf wie einen kleinen Schatz. Seine Zopftasse, in der die ganzen Erinnerungen gespeichert waren, eingeflochten, wie der Zopf der Grundschullehrerin. Wenn er trank, saugte er sein Leben nochmals mit ein. »Stell dir vor«, sagt Verena, »mir ist die Tasse heruntergefallen. Ich habe die Spülmaschine ausgeräumt, die Tasse ins Regal gesetzt, ich bin aus der Küche gegangen und habe im Gang einen Aufprall gehört. Als ich in die Küche zurückgekommen bin, lag die Tasse da, in drei Teile zerbrochen, gleichmäßig in drei Teile. Es sah schön aus, der Henkel war noch ganz, aber die Tasse lag da in drei Teilen. Ich habe die Tasse auf den Tisch gelegt und als Samuel nach Hause kam, sah er die Teile und schwieg lange. Ich meine, er schweigt immer lange, aber diesmal war es ein wirkliches Schweigen. Das andere war ein anderes Schweigen. Er konnte beredt schweigen, anders schweigen, aber diesmal vor der Tasse, da schwieg er mich an. Ich fing dann an, für die Tasse zu sprechen. Er schwieg und ich sprach, er schwieg und ich fing an, Dinge zu sagen, die ich nicht hätte sagen können und von denen ich nicht wusste, woher sie kamen. Dann seufzte er und ging. Wieder rührt sie mit dem Löffel im Tee, sie sucht den Kandis. Ich sehe ihren Blick, ich sage, der Kandis hat sich schon aufgelöst, du brauchst nicht mehr zu rühren. Und sie sieht mich dankbar an. Nach der Sache mit der Tasse kam ich mir jeden Morgen vor, als müsste ich von einem 5-Meter-Turm springen und würde doch wieder mit dem Bauch aufkommen. Jeden Morgen dasselbe. Verena rührt doch wieder in der Tasse und ich sage nichts. Sie sagt, die Fingerspitzen. Die Fingerspitzen gingen ganz leicht über die Scherben. Er tastete die Ränder ab wie Grenzen. Dabei sah er mich an und grinste. Ich sah seine Porzellankrone im Mund und dachte an die Kanäle in Venedig. Die Sache war eigentlich nicht schlimm, das war ja das Komische. Es war nicht schlimm, dass seine Tasse heruntergefallen war. Aber irgendwie war es doch schlimm. Es war, als seien mit der Tasse die Erinnerungen ausgelaufen und schwirrten jetzt im Raum umher. Ich konnte sie nicht wirklich sehen. Sie sind wie Blütenpollen, die im Frühling in der Luft hängen und du bemerkst nichts und freust dich und packst dein Fahrrad aus und fährst los und auf einmal bekommst du Heuschnupfen, die Augen jucken wie verrückt, die Nase läuft und du kannst nichts mehr sehen und riechen. Und dann kehrt man um und wünscht sich, dass Winter ist und die Bäume gefroren. Verena nimmt ihr Teeglas hoch. Sie trinkt einen großen Schluck, trinkt die Scherben herunter einen Schluck, aber als sie das Glas absetzt, ist es halb leer. Sie lächelt. Ich habe einen großen Magen, weißt du? Ihr Blick geht aus dem Fenster, draußen ist es kalt, die Luft klirrt fast, die letzten gelben Blätter sind durch den Raureif hart geworden. Die anderen Tassen wollt ihr alle nicht. Ich bin schier verrückt geworden. Und je mehr ich nach einer Tasse gesucht habe, desto weniger Tee hat er getrunken. Er fing an, Bier zu trinken, dann Wein, inzwischen trinkt er nur noch Caipirinha. Beim Ausquetschen der Limette sieht er mich manchmal so still an, dass ich mich am liebsten umdrehen würde. Oder vom 5-Meter-Brett springen, obwohl unten nur eine Luftmatratze auf dem Gras liegt. Diese Lehrerin, die hat er geliebt, wie ein kleiner Junge eine Frau liebt, die ihm fern und faszinierend und unerreichbar erscheint. Er trug sie in ein Amulett gehüllt in der Hosentasche mit sich herum und murmelte ihren Vornamen vor sich hin, wenn ihn niemand hören konnte. Dieser Frevel, ihren Vornamen für sich zu haben, ihn haben zu können, sich den Vornamen leise im Mund zergehen zu lassen, das war wohl seine Art einer heiligen Grenzüberschreitung. Da gab es noch keine Kanäle. Wasser und Zeit flossen ebenerdig neben ihm her. Mit ihrem Vornamen hat er auch die drei Teile der Tasse abgetastet. Jeder der Teile bekam eine Silbe. Er flüsterte sie so leise, dass ich in unserer kleinen Küche ihren Namen kaum verstehen konnte. Nur einmal hat er es etwas von ihr erzählt. Er war in der 2. Klasse. Er hat sich auf einen Tisch gestellt, um den Klassenraum von hoch oben anzuschauen, als sie, früher als erwartet, zur Tür hereinkam. Ihre Wangen waren leicht gerötet vom Wind, hat Samuel gesagt, und die Lehrerin habe gesagt, gerade laut genug, dass er es hören könnte, »Du weißt doch, dass man sich nicht mit den Füßen auf den Tisch stellen soll.« Das klang zärtlich und vorwurfsvoll. Und er stieg herunter, erst auf den Stuhl, dann auf den Boden. Er fühlte eine Scham, wie er sie noch nie zuvor in seinem 8-jährigen Leben gespürt hatte. Ich glaube, das war das Schlimmste, was ihm in der gesamten Schulzeit passiert ist. Zum Abschied hat sie ihm diese Tasse geschenkt. In ihrer Grundschullehrerinnen-Schrift hat sie seinen Namen, sie hat Samuel in schwarzen Schreibschriftbuchstaben darauf geschrieben und er war glücklich. Verenas Hände sind fahrig. Sie zupft an der gelben Papierserviette. Sie reißt kleine Streifen davon ab. Es staubt leicht, wenn sich die Fasern voneinander lösen. Wenn er aus der Badewanne steigt, dann kommt er zu mir und küsst mich auf die Nase. Er riecht frisch und nach Thymian und er nennt mich seinen kleinen Fisch. Er sagt, ich sei ein kleiner warmer Fischkörper, von außen so kalt wie die Wannenfische und von innen so warm wie die Zopftasse. Nach der Sache mit der Tasse hat er auch ein Bad genommen. Ich habe ihn durch das Schlüsselloch beobachtet. Er lag mit geschlossenen Augen in der Wanne und murmelte vor sich hin. Er hat mich sicher nicht bemerkt. Seine Hände strichen durch das Badewasser, als versuchten sie, die Fische zu fangen. Dann stieg er aus der Wanne, er kam zu mir und küsste mich auf die Nase. Verena lächelt. Zum ersten Mal, seit wir im Café sitzen, sie lächelt. Sie schließt die Augen, lächelt, sie fängt den Thymiangeruch ein, ihre Hände zupfen an der gelben Serviette. Und dann rutscht ihre linke Hand weg. Ihre Teetasse kippt und rollt. Wir hören es unter dem Tisch klirren und sehen uns mit offenen Mündern an. Verenas Augen sind aufgerissen. Sie schließt die Lippen. Ihre Stimme zittert, als sie sagt, bitte sieh du nach, wie die Scherben aussehen. Und ich beuge mich unter den Tisch, den Kopf wieder nach oben. Nur der Henkel ist ab, Verena. Das Teeglas ist ganz, aber der Henkel ist ab.